Kundgabe 5686. Empfangen durch Bertha Dudde am 27.05.1953. Rechtes Gebet, Brücke zu Gott. Jesus Christus. Die Brücke zu mir ist das Gebet. Es gibt keine unüberwindliche Kluft zwischen uns, denn das Gebet wird sie immer überbrücken, so wie es ein Gebet im Geist und in der Wahrheit ist. Und die Innigkeit des Gebetes bestimmt die Länge des Weges zu mir. Ihr könnet unmittelbar mit mir in Verbindung treten, so ihr sprechet zu mir, wie ein Kind zum Vater spricht. Denn dann bin ich bei euch. Dann ist jede Entfernung überwunden. Dann habt ihr die Kluft zwischen uns überflogen und seid mir nahe gekommen. Denn ich leiste eurem Ruf Folge und komme euch entgegen, so wie ich eure Stimme des Herzens vernehme. Wisset ihr nun, welch köstliches Mittel ihr habt, zu mir zu kommen? Wisset ihr, welch wirksames Gnadengeschenk das Gebet ist für euch? Ihr seid durch eure Unvollkommenheit noch in weitem Abstand von mir als eurem Gott und Schöpfer von Ewigkeit. Doch ich verwehre euch nicht, mit mir Zwiesprache zu halten und neige mich euch als Vater zu, der auch seine noch mangelhaften Kinder mit Liebe umschließet und ihrer Fehler und Schwächen Rechnung trägt. Ich höre euch, so wie ihr zu mir redet, in kindlich gläubigem Gebet. Doch wiederum könnet ihr nur recht zu mir beten, wenn ihr glaubet an mich. Also setzt jedes Gebet im Geist und in der Wahrheit euren Glauben an mich, an meine Liebe, Weisheit und Macht voraus. So ihr aber an mich glaubt, wird auch jedes Wort aus dem Herzen kommen. Dann ist es kein Formgebet mehr. Dann spricht nur das Kind mit dem Vater. Und dann erreicht es auch alles, was ihm nur zum Besten dienet. Auf dass ihr nun aber recht lebendig mit mir verkehren könnet, müsstet ihr euch auch eine Vorstellung machen können von mir, der ich euch als Heiland, Jesus Christus, die Möglichkeit dafür gebe. Stellet euch euren Heiland vor in seiner übergroßen Liebe, die euch Menschen alle umfasst, und gedenket seiner Leiden und seines Sterbens am Kreuz für euch sündige Menschen. Und es wird euch auch möglich sein, ihn wiederzulieben, ihm euch anzuvertrauen und ihm alles zu sagen, was euch drückt. Ihr werdet, weil er selbst Mensch war wie ihr, vollstes Verständnis von ihm erwarten können, für alle eure Leiden und Nöte. Und ihr werdet euch an ihn wenden, der euer Freund und Bruder ist, der aus seiner Liebe heraus euch allen helfen will, der euch zu sich ziehen will ins himmlische Reich, um euch ewig selig zu machen. Ich selbst bin euch in dem Heiland Jesus Christus ein schaubarer Gott geworden. Und so ihr ihm eure Liebe entgegenbringet, schenket ihr also eure Liebe mir, eurem Gott und Vater von Ewigkeit. Denn er und ich sind eins. Und wer ihn sieht, der sieht mich, der ich als Mensch, Jesus, auf Erden wandelte, um eurer aller Liebe zu gewinnen, um mich zu opfern aus Liebe zu euch, die ihr in der Sünde unselig waret und in endloser Entfernung von mir hättet verschmachten müssen, wenn ich nicht eine Brücke geschlagen hätte, um den Weg zu mir für euch gangbar zu machen. Ihr alle könnet die Brücke betreten, so ihr in innigem Gebet Jesus, euren Heiland und Erlöser, ansprechet, so ihr ihn liebet und darum auch seine leichten Gebote haltet. Dann werdet ihr auch seine Liebe erfahren dürfen. Er wird euch bedenken geistig und leiblich. Er wird euch leiten und alle Wege ebnen, die hinaufführen zu ihm, in sein Reich, zum ewigen Leben. Amen.